Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, inspizierte die mit dem Titel Das 7. Regiment unter Oh Jung-up ausgezeichnete 1314. Truppe der koreanischen Volksarmee. Ihn begleiteten der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee und der Generaloberst des Heeres Ri Yong-gil, erster Vizegeneralstabschef und Leiter der Hauptverwaltung für Operationen der koreanischen Volksarmee. Kim Jong-un besichtigte den historischen Gedenkstein über die Vorortanleitung, der errichtet wurde ist, um die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il, der im Dezember 2003 in dieser Truppe war, für ewig zu überliefern. Kim Jong-un hob hervor, nach der Besichtigung dieser Truppe habe Kim Jong-il wertvolle Hinweise darauf gegeben, die Soldaten zu stärksten in Idee und Credo heranzubilden, entsprechend der Eigenschaft des modernen Kampfes die Kampfbereitschaft zu vollenden und die Versorgungsarbeit zu verbessern. So sollten die Offiziere und Soldaten die Hinweise von Kim Jong-il konsequent durchsetzen, betonte Kim Jong-un. Er wurde darüber berichtet, dass diese Truppe nach der Maßnahme von Kim Jong-il regelmäßig mit Welsen von der Westzuchtfabrik 9. Mai versorgt wird. Kim Jong-un sagte, diese Truppe zeuge auch vom Fürsorgen von Kim Jong-il, der für die Soldaten keine Rücksicht auf Kosten genommen habe. Die Offiziere und Soldaten sollten immer mit dem großen Stolz auf diesem ehrenhaften Posten im militärischen Dienst zu sein, mit dem Erfolg in der Gefechts- und politischen Ausbildung die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il ewig glorifizieren. Kim Jong-un besichtigte den Vorlesungssaal der politischen Hochschule Oh Jung-hup. Er informierte sich dabei konkret über die Bildung in der politischen Hochschule Oh Jung-hup und bemerkte, dass man die Vorlesung entsprechend der Schische und Eigenschaft der Soldaten guthalten, dafür das Bildungsprogramm richtig bestimmen, den Bildungsinhalt und Methode ständig verbessern, die Qualifikation der Lehrer weiter erhöhen und die materiellen und technischen Mittel für Bildungsarbeit genügend zur Verfügung stellen solle. Dafür erwies er dieser Truppe große Fürsorgen. Kim Jong-un sah sich verschiedene Erziehungsmaterialien an, die man auch auf dem Übungsplatz im Freien benutzen kann. Man habe sich dafür große Mühe gegeben, sprach Kim Jong-un und fuhr fort. Man solle auf die Erziehungsarbeit weiterhin große Kraft konzentrieren und die Soldaten, die im Feindgebiet ohne Unterstützung von Flanken und Hinterland kämpfen werden, nicht nur militärtechnisch und körperlich, sondern auch politisch-ideologisch zuverlässig auszubilden, damit sie zu stärksten in Idee und Credo kräftig heranbilden, die selbst auf dem Schafott keinen Verrat an der revolutionären Überzeugung begehen. Wenn die Idee und Armee stark seien, sei es nicht zu fürchten, die Konfrontation mit den Feinden sei mit Feuer gegen Feuer und zugleich die mit Ideen und Überzeugungen, und wir sollten mit der politisch-ideologischen Überlegenheit der Soldaten die bis an die Zähne bewaffneten Feinde besiegen. Kim Jong-un sah sich dann die Fotos der Helden von dieser Truppe eines nach dem anderen an und sagte dabei, von dieser Truppe seien wirklich viele Helden der Republik hervorgegangen und man solle den aufopferungsvollen Einsatz der heroischen Kämpfer nicht vergessen. Mit großem Vertrauen sagte er, dass alle Soldaten genau wie die Helden in den Schlachten die Bresche in den großen Kampf für die Wiedervereinigung des Vaterlandes schlagen und dabei die Helden werden sollen. Kim Jong-un besichtigte dann die Kantine und das Bohnenlager der Truppe. Die Temperatur in der Kantine sei gut geeignet, auf dem Küchentisch seien viele Lebensmittel zur Zubereitung der Speisen. Weil die Soldaten hart trainieren, sollte man sie mit noch mehr Lebensmitteln wie Fleisch, Ei und Fisch versorgen und für sie nach ihren Geschmäcken mit dem Gefühl ihrer Mütter mehrere Speisen vielfältig zubereiten. Kim Jong-un freute sich sehr darüber, dass diese Truppe im Vorjahr den Bohnenanbau gut betrieben hatte, so dass jedem Soldat über 250 Gramm pro Tag zuteil wird und jetzt verschiedene Bohnenspeisen für die Soldaten herrichtet. In allen Truppen der koreanischen Volksarmee habe er den starken Drang nach Bohnenanbau gespürt und so sollte diese Truppe auch in diesem Jahr eine reiche Ernte von Bohnen einbringen, betonte Kim Jong-un. Im militärischen Vorlesungssaal informierte er sich über den Kampfauftrag, Kampfbereitschaft und die Gefechtsübung. Er äußerte dabei seine große Zufriedenheit damit, dass diese Truppe die originelle Militärtaktik, Kampfhandlungsweise und Kampfmethode der Partei der Arbeit Koreas tiefgreifend studiert, die Übungen für deren Durchsetzung in der Praxis inhaltsreich durchführen und damit die Offiziere, Mitarbeiter des Stabs und die Soldaten gut ausbildet, so dass sie die Kampfaufträge gewandt und selbstständig erfüllen können. Die Offiziere sollten immer danach denken, ob es bei der Kampfbereitschaft keine Lücke gäbe und was man tun solle, wenn man die Feinde besiegen wolle. Sie sollten nach der Absicht der Partei die Übung getreu der Parteipolitik, genau wie die echte Schlacht, modern, wissenschaftlich und vielfältig durchführen, dies als Schwerpunkt die Übung hart organisieren und somit alle Soldaten zu echten Kämpfern, Meistern des modernen Kampfes und furchtlosen Kämpfern heranbilden, die sich in allen Waffengattungen auskennen und multifunktionell seien. Kim Jong-un betrachtete die tapfere Übung der Soldaten der Truppe und sagte lobend, dass ihr Drang nach Übung sehr groß sei und dass sie militärtechnisch und körperlich zuverlässig vorbereitet seien. Man solle getreu dem Willen der Partei, die dieses Jahr als Jahr der harten Übung und der Vollendung der Kampfbereitschaft bestimmt habe, das Feuer der Übung wie im Gebirge Baekdusan heftig abflodern lassen und somit die Soldaten zu zuverlässigen Kämpfen noch stärker ausbilden. Kim Jong-un besichtigte die Stuben, den Erziehungsraum und Wasch- und Duschraum der heroischen Kompanie der Truppe und kümmerte sich dabei sorgfältig um das Leben der Soldaten. Mit großem Vertrauen hob er hervor, dass die Soldaten dieser Truppe die Augen, Ohren und Wirkweiser des obersten Befehlshabers seien. Dann stellte er dieser Truppe programmatische Aufgaben, die bei der Kampfbereitschaft und allseitigen Verstärkung der Kampfkraft der Truppe als Richtschnur gelten, darunter die Fragen über die inhaltsreiche Durchführung der Übung anhand der konkreten Informationen über Feinde in den Operationsgebieten, damit man unter allen schweren Bedingungen und Lagen flexibel handeln kann, über die ständige Verbesserung der Übungsmethode und des Übungsinhaltes, über die Verbesserung und Ergänzung der Kampfdokumente entsprechend der Forderung des modernen Kampfes, damit sich alle Offiziere und Soldaten in ihren Kampfaufträgen gut auskennen, und über die lückenlose Leitung und Verwaltung der Truppe wie die antijapanische Partisanenarmee. Mit Erwartung und Überzeugung, dass die Soldaten im Entscheidungskampf gegen die Feinde ihre ehrenhafte Kampfaufgabe ausgezeichnet erfüllen werden, schenkte Kim Jong-un dieser Truppe zum Andenken einen Feldstecher und eine Maschinenpistole und ließ sich zusammen mit den Offizieren und Soldaten der Truppe zur Erinnerung fotografieren.